deine Mutter zu provozieren, war ja einfacher als gedacht. Sie ist halt sehr reizbar. So, wir sind da. So, dann mal rein in die Menschenmenge. Sehr gut. Ja? Na, hier oben werden uns Frank Schock und ihre Leute nicht so einfach angreifen können. Die Menge bietet uns eine gewisse Sicherheit. Ja, kommt, wir gehen über den Glasboden da. Uiuiui. Was ist denn das für ein Horror? Durch den Boden kann man ja direkt in die Tiefe schauen. 250 Meter, um genau zu sein. 250 Meter? Offenbar beschleicht mich angesichts dieser Spezialsituation soeben ein Anfall von Hypsiphobie. Was? Angst vor großer Höhe. Und ganz ähnlich zur Akrophobie. Es liegt wohl... Ach, egal. Das ist tatsächlich ungewöhnlich. Justus führt eine seiner Reden nicht zu Ende. Okay. Die Frage ist, was tun wir jetzt? Ich hätte da so eine Idee. Oh, Van Schock und Van Wen. Ich nehme an, ihr hört mir gerne zu. Selbstverständlich. Wir... Maul halten. Das Davonrennen und Versteckspielen ist vorbei. Ihr folgt mir jetzt zum Aufzug, der eine Privatfahrt für uns machen wird. Es gibt viel zu bereden. Und nur damit das klar ist, dies ist eure letzte Chance, ehe die Sache sehr ungemütlich wird. Also, los!